Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Faust hat in seinem Nachtmonolog, also Faust, der von Goethe, hat in seinem Nachtmonolog sich darüber beschwert, dass er nichts wissen kann. Und dass ihm das schier das Herz verbrennt. Denn er möchte eines ganz bestimmt wissen. Er möchte eines, eine Sache ist ihm ganz, ganz, ganz wichtig. Was die Welt im Innersten zusammenhält. Und deswegen, weil ihn die ganzen Wissenschaften nicht befriedigen konnten, hat er sich der Magie ergeben. Ich kann Sie beruhigen, es geht in dieser Sendung heute nicht um Magie. Es geht um eine Art von Teilchen, die, sagen wir mal, zauberhafte Eigenschaften haben, die so wunderbar sind, dass wir froh sein können, dass es so ist. Das ist natürlich immer so. Bei allen Dingen, die wir über die Natur lernen, dass sie unsere Existenz immer erst möglich machen. Ohne diese Natur gäbe es uns gar nicht. Nee, es geht heute um den Kern der Physik. Es geht um Bosonen. Nein, nicht Klingonen. Bosonen. Bosonen, das sind die Teilchen, die Kräfte vermitteln. Ja. Was sind Bosonen? Bosonen sind der Stoff, der die Welt zusammenhält. Denn Bosonen sind was ganz anderes als die Materie um uns herum. Machen wir eine kosmische Inventur, ganz kurz. Ja. Woraus besteht der Kosmos? Ja, der Kosmos besteht aus Materie. Hier, ne? Tisch, Stuhl, Studio, Menschen, Sterne, Galaxien, Regenwürmer und so weiter. Dann besteht er aus Licht, jede Menge Licht, viel mehr Licht als Materie. Also, wir wissen das ja, es gibt ja auf ein Teilchen im Kosmos gibt es 5 Milliarden Lichtteilchen, also Photonen. Also, es gibt viel mehr Licht als Schatten im Universum, könnte man so sagen. Dann gibt es noch, was haben wir denn noch? Ja, außer Materie und Licht, also Materie und Strahlung, gibt es vor allen Dingen noch die Kräfte. Es gibt die Kräfte, die die Dinge zusammenhalten. Zum Beispiel die Kraft, die Materie überhaupt erst werden lässt. Ja, die berühmte Frage, warum ist nichts nichts, sondern es ist etwas, hängt damit eng zusammen mit der Frage, was die Welt denn nun im Innersten zusammenhält. Was hält die Dinge denn zusammen? Welche Dinge sind es denn, die die Dinge zusammenhält? Gibt es überhaupt da Dinge oder ist es was ganz anderes? Ja, das ist jetzt nicht einfach, ich weiß. Also wir fangen mal ganz langsam an mit Teilchen, die keine Bosonen sind. Bosonen sind, nein, darüber wollte ich ja nicht reden, lassen wir die Bosonen zur Seite, reden wir erstmal über die normalen Teilchen. So Teilchen wie Sie und ich. Elektronen, Protonen, Neutronen. Also das Material, aus dem wir so zusammengebaut sind. Hier der Tisch, ja, der Schwamm, die Kreide, alles das Material, aus dem wir so zusammengebaut sind. Das sind Teilchen, die offenbar nicht beliebig zusammengequetscht werden können. Die Stabilität der Materie hier hängt damit zusammen, dass diese Teilchen, das sind nämlich Fermionen, nach einer ganz bestimmten Regel nur zusammengebaut werden können. Wir sind tief in der Quantenmechanik, das nur mal am Rande. Da gibt es also Teilchen, die man nicht zusammenpressen kann ohne Ende. Ja? So bildet sich Materie aus. Denn Fermionen sind verfeindet. Fermionen können nur zusammen sein in einem ganz bestimmten Abstand und sie dürfen nicht im gleichen quantenmechanischen Zustand sein. Dieser quantenmechanische Zustand regelt sich vor allen Dingen über den sogenannten Eigendrehimpuls, den ein Teilchen hat, der sogenannte Spin. Alle Tischtennisspieler wissen, wovon ich rede. Ne? Gibt es den Topspin? Ne? Also das Teilchen dreht sich um eine Achse herum. Und bei den Fermionen ist es so, die drehen sich entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Man könnte auch sagen, in dem Moment, wo ich einen Spiegel hinsetze, wird aus diesem Teilchen ein solches Teilchen. Die sind antisymmetrisch unter Vertauschung. Das sind Worte, nicht? Antisymmetrisch heißt, es dreht sich das Vorzeichen um. Diese Teilchen, diese Fermionen, ja, die kann man nicht zusammenpressen, wie man will. Deswegen gibt es weiße Zwerge. Da sind die Elektronen gerade so zusammengepresst, dass sie jedes in einer Zelle sind und nicht näher. Dann gibt es die Neutronensterne, da sind die Neutronen zusammengepresst. Und wenn die Kraft zu stark würde, dann würde aus diesen Sternleichen schwarze Löcher werden. Also, Fermionen hier sind verfeindet. Die üben einen Druck aufeinander aus, wenn sie zu nah zusammenkommen. Bosonen dagegen, Bosonen, meine Damen und Herren, Bosonen sind eigentlich in sich und in ihre anderen Kolleginnen und Kollegen verliebt. Bosonen neigen zu einem Zustand, wo möglichst viele von ihnen in einem möglichst kleinen Volumen sind. Ja. Sie können einen Kasten voller Bosonen nie vollkriegen. Da können sie immer noch was reinschmeißen und noch was und noch. Was wäre zum Beispiel ein Boson? Na? Licht. Licht ist ein solches Teilchen. Photonen haben Bosoneneigenschaften. Deswegen kann man Laserlicht zum Beispiel erzeugen. Ein ultraintensives Licht, wo man ganz, ganz viele Photonen aus einem ganz winzig kleinen Volumen herauskriegt. Wahnsinn. Ja, ja, doch. Also der Laser, wenn Sie mal beim Augenarzt sind, müssen Sie sich behandeln lassen. Der Laser ist ein Phänomen, ein bosonisches Phänomen. Dass Sie Photonen erzeugen können, indem Sie zum Beispiel eine Kerze anzünden. Ja, auf einmal haben Sie Photonen da. Materie können Sie nicht so leicht erzeugen. Da müssen Sie schon gewaltige Beschleuniger haben, um Teilchen tatsächlich entstehen zu lassen. Bei Bosonen ist das alles ganz anders. Da gibt es zum Beispiel auch so ein Phänomen in einem Atomkern, nehmen wir zum Beispiel Helium, zwei Protonen, zwei Neutronen, jedes hat den Spin 1/2, ja, dreht sich also entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und zwei Protonen und zwei Neutronen zusammen ist auch ein Boson. Helium wird nämlich bei niedrigen Temperaturen, also ganz niedrigen Temperaturen, nahe am absoluten Nullpunkt, also minus 273 Grad Celsius oder 0 Kelvin, in der Nähe dieses absoluten Nullpunktes wird Helium supraleitend. Da gibt es keinen Widerstand mehr. Es gibt die tollsten Bose-Einstein-Kondensate, nur lauter mal so Worte. Wenn Sie mal wollen, können Sie mal im Internet unter diesen Dingen gucken. Das sind unglaublich abstruse Dinge, Phasenübergänge, die uns völlig unwahrscheinlich erschienen sind. Darüber will ich aber gar nicht reden. Für uns die entscheidenden Bosonen sind die Bosonen, die die Kräfte vermitteln. Denn die Kräfte werden vermittelt nicht durch Teilchen, die verfeindet sind. Das geht überhaupt nicht. Ja? Teilchen, die verfeindet sind, können keine Kräfte vermitteln. Ja? Die sehen ja zu, dass sie möglichst weit voneinander wegkommen. Sondern man braucht bei der Kräftevermittlung Teilchen, die miteinander können. Und zwar am besten solche Teilchen, die den Fermionen mitteilen, welche Kräfte gerade auf sie wirken. Ja, also Bosonen sind die Makler, die Vermittler zwischen Fermionen. So sieht es aus. Denn die Bosonen sind symmetrisch gegen die Vertauschung. Ja. Die haben entweder einen Spin 0 oder einen Spin 1 oder einen Spin 2. Und wenn man einen Spiegel dran hält, dann bleiben die so. Ja, da tut sich überhaupt nichts. Bosonen, ja, welche Bosonen gibt es? Ich habe schon davon gesprochen, das Photon ist ein Boson. Das Photon ist ein ganz besonderes Boson. Das hat nämlich die Ruhemasse 0. Das Photon hat zwar Energie, aber es hat keine Ruhemasse. Ja. Es hat dann zwar eine Masse, weil es Energie hat, aber es hat keine Ruhemasse. Weil es keine Ruhemasse hat, ist die Ausbreitungsmöglichkeit der Wechselwirkung, die das Photon vermittelt. Und welche Wechselwirkung vermittelt das Photon? Natürlich die elektromagnetische. Ist die Ausbreitungsmöglichkeit unendlich. Nur dann, wenn das Wechselwirkungsteil... Ach so, das wissen Sie ja gar nicht. Machen wir es anders. Das klassische Bild von einer Kraft. Das klassische Bild einer Kraft, also klassisch heißt, vor der Quantenmechanik war, dass es Felder gibt. Riesengroße Ausgaben. Zum Beispiel das Feld von der Sonne zur Erde. Ja, kann man sich also vorstellen, klassisch, es gibt ein Gummiband von der Sonne zur Erde und das hält die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne. Ja, ein Gummiband von der Erde zum Mond ist und so weiter. Dann hätte man also quasi so riesengroße Gummibänder auch von der Sonne ins Zentrum der Milchstraße, weil die dreht sich ja um das Zentrum der Milchstraße herum. Man hätte Gummibänder von der Milchstraße zu Andromeda, weil Andromeda kommt gerade auf uns zu und so weiter. Das ganze Universum durchsetzt von riesengroßen Feldern. Nun, seit der Quantenmechanik wissen wir, dass das ja nicht der Fall ist. Felder gibt es klassisch, keine Frage. Sie kennen das Magnetfeld und so weiter. De facto aber sind es Quantenphänomene. Quantenphänomene heißt, die Energie wird gequantelt, übergeben, in Teilen immer nur. Und diese Teile, diese Energieübergabe von einem zum anderen, das sind Bosonen, das sind die Wechselwirkungsbosonen. Aha. Also bei der Gravitation muss es ein Boson geben, das ist bis heute nur theoretisch veranschlagt, das sogenannte Graviton. Hat man bis heute noch nicht gefunden, wird auch schwierig, solche Dinge zu entdecken, denn da muss man ja Massen bewegen. Aber wir wissen, das ist eine Theorie, dass es alles Bosonen sein müssen, aber wir wissen von den anderen Bosonen, von denen werde ich jetzt erzählen. Das eine war das Photon, ist klar, Licht, ja, Laser, also das Photon ist garantiert ein Boson und es hat die Reichweite unendlich. Die elektromagnetische Wechselwirkung kann sich im Prinzip unendlich weit ausdehnen. Das tut es natürlich nicht, denn es gibt ja geladene Teilchen. Die einen sind positiv geladen, die anderen sind negativ geladen. Und auf die Art und Weise kann sich eine Ladung abschirmen. Aber es gibt auch andere Wechselwirkungen. Zum Beispiel gibt es die gute alte Frage, wieso halten eigentlich Atomkerne zusammen? Nicht? Also in Atomkernen, jetzt mal abgesehen vom Wasserstoff, da ist ja nur ein Proton drin. Aber schon beim Helium hat man schon das Problem, da sind zwei Protonen drin. Ja, Protonen, bitteschön, die sind doch positiv geladen, die müssen sie doch abstoßen. Ja? Es muss also in den Kernen von Atomen eine Kraft geben, die nur auf dem Radius des Atomkerns, das sind unter uns gesagt 10 hoch minus 15 Meter, also außerordentlich klein, nur da wirkt und verhindert, dass der Atomkern wieder auseinanderreißt. Das heißt, die Wechselwirkung, die da zwischen den Protonen und den Neutronen, die ja auch noch im Kern sind, auf einmal stattfindet, kann nur geschehen mit einem Wechselwirkungsboson, das eine Masse hat. Photonen und Gravitonen sind Bosonen ohne Ruhemasse. Deswegen ist die Reichweite dieser Wechselwirkung unendlich. Aber wenn wir endliche Reichweiten haben wollen, dann muss es Teilchen in den Kernen geben, die zwischen Protonen und Neutronen ständig hin und her gegeben werden oder zwischen zwei Protonen und die zusammenhalten. Aber diese Teilchen müssen eine endliche Masse haben. Und das Tolle ist, dass man sogar inzwischen weiß, welche Masse sie haben müssen. Ja, theoretisch war das 1974 zum ersten Mal klar geworden. Das ist nicht die starke Wechselwirkung, also die, die die Kerne zusammenhält, sondern die, die für den radioaktiven Zerfall zuständig ist. Dass ein Neutron zum Beispiel zerfällt in ein Proton, ein Elektron und noch ein anderes Teilchen. Ja, dass dieser Zerfall funktioniert, das ist die schwache Wechselwirkung. Und die Bosonen, die diese schwache Wechselwirkung vermitteln, also die Makler für diese Wechselwirkung, die sind wahnsinnig schwer. Denn die Reichweite dieser schwachen Wechselwirkung ist winzig. Die ist noch mal tausendmal kleiner als die Wechselwirkung, die den Kern zusammenhält. Das ist also wirklich absolut. Und die Dinger sind so schwer wie Eisenkerne. Schwerer als Eisenkerne. Ja. Und was soll ich jetzt sagen? Das ist jetzt triumphales Getue. Ich weiß es, aber ich bin stolz darauf, mitteilen zu können, seit ja, knapp 20 Jahren ist es uns gelungen, zwei Fundamentaltheorien zu vereinigen. Nämlich die Theorie der schwachen Wechselwirkung, die diesen radioaktiven Zerfall macht, und die Theorie des Elektromagnetismus. Bei ganz hohen Energien gibt es keinen Unterschied mehr zwischen diesen schweren W- und Z-Bosonen, die die schwache Wechselwirkung vermitteln, und dem Ruhemasse null Teilchen Photon. Bei ganz hohen Energien ist die kinetische Energie so groß, dass die Masse überhaupt keine Rolle mehr spielt. Durch die Vereinigung der elektromagnetischen mit der schwachen Wechselwirkung zur sogenannten elektroschwachen Wechselwirkung sind wir zu Energien gekommen, die eine Zehntel Milliardstel Sekunde nah am Urknall ist. Ja, also wir wissen über unsere Laborexperimente etwas über den Zustand des Universums eine Zehntel Milliardstel Sekunde vor dem Urknall. Nach dem Urknall, nicht vor dem Urknall, nach dem Urknall. Ja, wie soll ich jetzt diese Sendung beenden? Da fällt mir nur dieser wunderbare Satz von Jerzy Lecz ein, der gesagt hat, in Wirklichkeit sind die Dinge ganz anders, als sie wirklich sind.